Vielen Dank. Das letzte Stück für heute. Ja. Halt, ich muss noch einen Schluck trinken. Ja, das ist keine schlechte Idee. Wasser. Wodka. Geiltes Growls Wasser. Der war mal on the rocks. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Die letzte Nummer.